Wir sind das Antirepressionsradio Leipzig. Wir informieren euch über Repression und die Kämpfe dagegen, vor allem in Leipzig und Sachsen, mit Erfahrungsberichten, Interviews, Analysen und Aufrufen. Zwischendurch gibt's kämpferische Musik, mal Punk, mal Rap, mal klassische Arbeiterlieder. Nachhören könnt ihr die Sendung auf freieradios.net und weitere Infos gibt's auf unserem Blog antirepressionsradio.noblogs.org. Liebe Hörerin, willkommen zu unserer heutigen Sendung, in der wir uns auf internationalistische Kämpfe fokussieren. Wir haben Aktivistinnen mit Bezug zu Chile und Rojava interviewt, die uns über die aktuelle Situation vor Ort sowie der Idee hinter dem jeweiligen Befreiungskampf und der Repression dagegen berichten. Da die einzelnen Interviews sehr umfangreich und durch und durch hörenswert sind, mussten wir den Inhalt auf zwei Sendungen aufteilen. In der nächsten Stunde hört ihr, was es mit der Revolution in Rojava auf sich hat und wie der aktuelle Angriffskrieg aussieht. Außerdem wird über die pro-kurdische Bewegung in der BRD und der Repression dagegen berichtet. Als Fazit erzählt uns eine Aktivistin, in welchen Punkten wir hier vor Ort von den Kurdinnen lernen können. Danach kommen wir auf Chile zu sprechen. Ein anarchistischer Aktivist gibt in dem zweiten Teil einen Überblick zu den Protesten in Chile und geht dabei auf die Selbstorganisierung vor Ort ein. Außerdem gibt es eine Einschätzung zur Möglichkeit einer neuen Verfassung. Das Interview über Chile ist auf Englisch. Wenn ihr eine Übersetzung in deutsche Sprache benötigt, findet ihr diese auf unserem Blog antirepressionsradio.noblogs.org. In der nächsten Sendung, die ihr am 30. August um 14 Uhr ebenfalls hier auf Radio Blau hören könnt, vertiefen wir noch einmal, was es mit dem demokratischen Konföderalismus, der Befreiung der Frau und der Selbstverteidigung und Selbstverwaltung in den kurdischen Gebieten auf sich hat. Weiter kommt zur Sprache, welche Zustände konkret die chilenische Revolte provoziert haben und wie vor Ort der staatliche Umgang mit den Protesten aussieht. Jetzt hört ihr Koma Jinin Shivan, Mersha Jinin Shivan. Bang bikin denk bedin jinin juan khamlandı Kurdistan Xemelandın şoreşa Bakure Kurdistan Xemelandın şoreşa Bakure Kurdistan Xemelandın şoreşa Bakure Kurdistan. Als nächstes sprechen wir mit einer Aktivistin, die 2018-2019 mit einer Frauendelegation in Rojava war und uns jetzt von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen, was sie dort gewonnen hat, erzählt. Zuerst kannst du uns ein bisschen darstellen, was passiert überhaupt in Rojava? Also Rojava, vielleicht ganz kurz, das liegt im Norden von Syrien und bezeichnet die kurdischen Gebiete im Norden von Syrien. Rojava, also die ganze Region, ist ein bisschen bekannt geworden durch die Frauen der YPJ, der Frauenverteidigungseinheiten, die in Kobani den IS besiegt haben. Und dadurch haben die meisten Leute das zum ersten Mal gehört, also das Wort Rojava. Aber das hat alles eine viel längere Vorgeschichte. 2011 wurde in Syrien im Zuge des mittelöstlichen Frühlings, was auch als arabischer Frühling bezeichnet wird, das Assad-Regime verdrängt. Also in der Region Rojava, also im Norden von Syrien, wurde dann 2012 die Revolution ausgerufen in den drei kurdischen Kantonen Cizre, Kobane und Afrin. Und die haben sich damals auch sehr unterschieden vom westlichen Syrien, also von der Revolution im gesamtsyrischen Gebiet, weil die schon seit den 70er oder 80er Jahren dort organisiert haben. Also die kurdische Bewegung hat dort schon seit den genau 70er, 80ern organisiert in der Gesellschaft und hat dort gewisse Werte eingeführt, sowas wie Frauenbefreiung oder auch kurdische Autonomie, weil die kurdische Bevölkerung im Assad-Regime im Zuge der Arabisierungspolitik, also der kurdischen Staates, sehr viel unterdrückt wurde und die kurdische Bewegung dafür gekämpft hat, dass die Kurdinnen anfangs vielleicht einen eigenen Staat haben können, was sich aber dann auch nochmal gewandelt hat zu einfach einer kurdischen Autonomie oder zu Gleichberechtigung aller dort lebenden Bevölkerungsgruppen. Und es gab also schon damals seit den 70ern einen sehr großen Zusammenhalt in der Bevölkerung, die hat sich im Untergrund organisiert. Es gab sehr viel so Bildungen, die Menschen haben sehr viel gelernt, konnten sich auch dann irgendwann selber verteidigen und haben dann eben 2012, als das Assad-Regime verdrängt worden ist, die demokratische Autonomie ausgerufen und das Gesellschaftskonzept des demokratischen Konföderalismus dort umgesetzt, also Schritt für Schritt. Das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen. Und dann kam ab, ja, ich glaube 2012, kam der Islamische Staat und hat sein Kalifat errichtet. Angegriffen wurde da in der demokratischen Föderation zuerst Kobane, wurde dann auch befreit, also von der YPJ und von der YPG, den Verteidigungseinheiten. Und genau, trotzdem gab es das Kalifat weiter. Es hat sich ja in mehreren Städten über ein sehr großes Gebiet etabliert. Und endlich haben dann die YPJ und die YPG zusammen mit Hilfe der internationalen Anti-IS-Koalition den IS besiegt. Das war im Frühling 2019. Dann die Gebiete, die vorher vom IS eingenommen worden waren, also die über die kurdischen Gebiete hinausgingen. Das waren sowas wie Plaka, Tabqa, Ain Issa, Minbij, also die so eher den Nordosten von Syrien umfassen, bis runter an die letzte Frontlinie in Deir ez-Zor. Das kann man sich auf der Karte ganz gut angucken. Dass diese Gebiete, die vom IS befreit wurden, die wurden dann in das Konzept der demokratischen Autonomie integriert. Und deswegen heißt dieses gesamte Gebiet, wo die Revolution jetzt stattfindet, immer noch und wo der demokratische Konföderalismus umgesetzt wird, heißt jetzt Demokratische Föderation Nordostsyrien und eigentlich nicht mehr Rojava. Aus dem Grund, dass Rojava auf Kurdisch, also das westliche Gebiet Kurdistans bezeichnet und es eigentlich ja auch darum geht, dass einfach in der Föderation von Nordostsyrien nicht nur Kurdinnen leben, sondern auch alle anderen Bevölkerungsgruppen wie arabische Bevölkerungsgruppen, aramäische, esidische, viele andere. Und die leben dort alle zusammen und es geht darum, dass alle diese Menschen dort zusammenleben und es nicht so ein kurdisches Gebiet ist oder rein kurdisches Gebiet oder ein rein kurdisches Konzept nur für die kurdische Bevölkerung. Als nächstes führen wir ein Interview mit Maslum, der auch Mitglied in der YPG ist und uns erstmal zu der aktuellen politischen Lage in den kurdischen Gebieten erzählt. Also einmal die aktuelle Lage heutzutage verstehen, muss man natürlich halt ein bisschen die Geschichte beobachten. Und zwar, wir sagen als Kurden oder als organisierte Kurden, dass der AKP-Regime, AKP-Mehepe-Regime gerade das in Kurdistan versucht umzusetzen, was der Islamische Staat hat, nicht geschafft hat. Das hat angefangen, als der Friedensprozess zwischen der PKK, die kurdische Arbeiterpartei und den faschistischen Regierung der AKP gescheitert wurde. Als die HDP auch das absolute Mehrheit des AKP-Regimes sozusagen zerbombt hat und die AKP nicht mehr die Mehrheit draufgestellt hat, hat der türkische Staat 2015 erstmal die ersten Gebiete auch in Rojava angegriffen, Jarablus zum Beispiel unter anderem, was ein Staat zur Hälfte kurdisch, zur Hälfte turkmenisch bevölkert war. Das waren die ersten Anzeichnungen, dass der türkische Staat dieses Fortschritt oder dieses Selbstbestimmungsrecht der Kurden gar nicht akzeptiert. So. Das hat dazu geführt, dass auch Afrin, ein selbstverwaltetes Gebiet in Rojava, angegriffen wurde. Und was wir letztens gesehen haben, war auch, dass Grisbi und Serikani im Nordostsyrien angegriffen wurden und auch zum größten Teil besetzt wurde. Das Ziel, was der türkische Staat hatte, eine 30 Kilometer breite Zone, sozusagen diese angebliche Sicherheitszone zu erreichen, wurde nicht erreicht, aber im Endeffekt wurden halt die größten Infrastrukturen des Rojava durchbombardiert, sei es Wasserversorgungsanlagen, Stromanlagen und Krankenhäuser. Als es in weiteren zu einem Friedensprozess oder einem Waffenstillstand sozusagen aufgerufen wurde, sah sich der türkische Staat halt gezwungen, auch teilweise dieses Waffen erstmal niederzulegen und hat sich versucht, in anderen Teilen in Syrien zu organisieren. Nämlich zum Beispiel, was wir heute sehen, dass der türkische Staat gerade versucht, aus 40 verschiedenen islamistischen Gruppen, also unter anderem die Ableger des Islamischen Staates, Jabhat al-Nusra, Tahrir al-Sham und Ahrar al-Sham, versucht er aus all diese 40 Organisationen eine 40.000 Mann Organisation zu machen, die sich unter dem Denkmantel Jabhat al-Nusra, also al-Nusra Front, zu organisieren. Das wird das auch passieren und dieses Armee wird auch dann weitere Teile von Rojava angreifen. Also zum Ziel ist jetzt ausgesetzt, dass Kobane angegriffen wird, aber auch Kamischlo und Hasake, falls Erdogan den Krieg sozusagen gegen Russland und Assad-Regime verliert. Um die aktuelle Lage in der Türkei noch ein bisschen zu schreiben, liegt daran, dass die Türkei auch gerade unter massiver wirtschaftlicher Druck leidet, sei es durch Corona, sei es durch die Inflation der Bankensysteme und sei es durch die höhere Arbeitslosigkeit. Um dieses Prozess alles zu unterbinden, greift auch der türkische Staat mit etwa 10.000 Soldaten gerade die Südregierung an. Also unter anderem auch das Gebiet Çengel, was 2014 ein Feminizid, ein Genozid unter dem Islamischen Staat auch erlitten hat, was jetzt am 3. August zum 6. Jahrestag zählt. Und diese Angriffe geschehen halt auch vor den Augen der Weltgemeinschaft. Also einerseits sagt die Weltgemeinschaft, wir schulden den Jesidinnen einen sicheren Ort, weil sie einen Völkermord auch erlebt haben. Andererseits unterstützen verschiedene Regierungen auch diese Bombardierungen durch die Türkei. Und was wir gerade jetzt beobachten, ist es, dass die Türkei sich auf ein weiteres Krieg vorbereitet. Wir lesen das in den Pressemitteilungen der YPG und YPG, dass immer mehr Panzer in die Gebiete geschickt werden und dort versucht wird, nochmal die Städte anzugreifen. Das zweite ist, Kriegsstrategie ist diese psychologische Kriegsführung, dass der türkische Staat immer wieder versucht, gezielt Persönlichkeiten anzugreifen. Zum Beispiel unter anderem auch die drei Frauen von Kongrasa, die jetzt vor einem Monat ermordet wurden. Es lag daran zum Beispiel, dass diese drei Frauen auch den gesamten Kanton Kobane umorganisiert haben, was so Thema die Frauenbefreiung, Geschlechterbefreiung angeht. Und das Ziel ist, die Führungskader oder die Führungspersönlichkeiten dieser Revolution auch zu vernichten. Genau, aber man sieht auch, dass die kurdische Bevölkerung auch einen massiven Widerstand leistet, also sei es, dass Leute sich als lebende Schutzschilder gegenüber die Grenze stellen, aber auch auf die Straße stellen, damit die Flugzeuge nicht bombardieren. Aber auch andererseits, dass die YPG und YPG genauso stark und hoffnungsvoll Rojava verteidigt wie 2012. Kannst du vielleicht noch etwas erzählen, wie die kurdische Bewegung in der BRD organisiert ist und welche Auseinandersetzungen hier geführt werden, auch unter dem aktuellen Angriff? Als die Angriffe 2018 auf Afrin begonnen haben, gab es Massenproteste in Deutschland, auch teilweise mit Hunderttausenden Teilnehmern. Die Reaktion der Bundesregierung war zum Beispiel darauf, dass sie unser Dachverband verbietet haben, die NAFDEM. Das ist einer der größten kurdischen Dachverbände in Deutschland, aber auch in Gesamteuropa, die sich unter der KJDKE organisiert. Die Situation hat sich relativ verschärft, seitdem die Kurden auch in Nordsyrien so ein Selbstbestimmungsrecht gelangt haben. Also wenn wir uns die Geschichte ein bisschen anschauen, 1993 wurde die Arbeiterpartei Kurdistan, also die PKK, zu verboten erklärt und 2002 auch in der Terrororganisation zugefügt, um so mit jeglicher Arten von Unterstützung eines Friedensverhandlungen mit dem türkischen Staat oder auch mit dem iranischen Staat zu unterbinden. Also das hat sich darauf gezielt, dass die Kurden sich wieder gezwungen haben oder gezwungen gefühlt haben, dass sie wieder eine neue Organisation gründen müssen und auch sich in anderen Plattformen ihr Recht zu verteidigen, sei es das Recht auf Demonstrationen, sei es das Recht auf ziviles Ungehorsamkeit. Das wird versucht, immer wieder in Deutschland zu unterbinden. So. Wir haben 93 von das Verbot der PKK gesprochen. Heutzutage ist nämlich so weit, dass das Innenminister 2015 jegliche Arten von Symbole der kurdischer Freiheitsbewegung, sei es der YPG, YPG oder auch in irgendeiner Art und Weise, was in Bezug zu der PKK haben könnte, zu verbieten. Das liegt daran, also das hat dazu geführt, dass das kurdische Bevölkerung demotiviert wurde und auch jeglicher Chancen auf eine freie Meinungsäußerung oder einen demokratischen Prozess innerhalb Deutschland, aber auch innerhalb eines Friedensprozesses in der Türkei zu führen, und das dazu geführt hat, dass die kurdische Gesellschaft sich mehr oder weniger auch gespaltet hat. Einerseits die Bevölkerung, die mehr versucht, auf politischer Ebene zu agieren, andererseits ist ein Teil der Bevölkerung in Hoffnungslosigkeit geraten und versucht auch nicht mehr, ihre Stimme gegen das Genozid in Kurdistan zu erheben. Du hast jetzt viele so Repressionsmomente sozusagen aufgezählt. Vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen, wie so ein Vorgehen dagegen aussieht. Oder also gibt es auch so Momente, wo so versucht wird, sich darin zu ermächtigen oder weiterzumachen? Also ich glaube, nach jeder Repression oder nach jeder Repressionswelle hat die kurdische Bewegung oder die kurdische Community vor allem auch geschafft, einen Leitfaden zu finden, sich neu zu organisieren. Mhm. Zum Beispiel auch als 99 Abdullah Öcalan festgenommen wurde und Haufen Kurden hier in Deutschland erschossen wurden. Aber auch heutzutage versucht die kurdische Bevölkerung, ihres Widerstandsgeist nicht anhand eines repressives System zu ermessen, sondern anhand des Widerstands in Rojava, aber auch in Bakur, Nordkurdistan, zu ermessen und dort weiterhin Widerstand zu leisten. Und das wird dazu führen, dass zum Beispiel auch der deutsche Staat niemals die PKK als eine politische oder eine Organisation verstehen wird, die Kurden auch repräsentiert. Zum Beispiel Deutschland stellt sich auch gegen das eigenes Gesetzrahmensbedingungen. Als ein Beispiel wäre zum Beispiel 2018 hat das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch entschieden, dass die PKK auch seit 1993 zu Unrecht als eine terroristische Organisation eingestuft wurde und dass man damals alle Vorwürfe von der Türkei unüberprüft übernommen wurden und dass das überprüfen sein sollte. Und dagegen stellt sich gerade der deutsche Staat. Also zum Beispiel, wenn wir anschauen, dass in Italien immer mehr gezeigt wird, die PKK ist keine terroristische Organisation, sondern sie ist nur eine Partei, die sich in einem Krieg befindet, genauso wie der türkische Staat, und man sollte versuchen, einen mittelschwissenden Weg zu finden, sehen wir, dass der deutsche Staat nur die Türkei unterstützt. Und es liegt auch viel an die Geschichte des deutschen Staates. Auch wir können auch beobachten, wie der deutsche Staat oder der deutsche Kaiser dem Völkermord an den Armeniern unterstützt hat, bis hin zu das Bau von Bagdadbahn, bis hin zu das Völkermord an den Aleviten in Dersim und heute gerade in Rojava. Letztes Jahr, am 25. Oktober, gab es in Chemnitz die Besetzung eines CDU-Büros in Solidarität mit den kurdischen Gebieten, die in einem Angriffskrieg waren. Und kannst du dazu noch ein bisschen erzählen, wie es abgelaufen ist und was danach an Repressionen gefolgt ist? Ja, und zwar als der Krieg gegen Rojava, gegen diese Verwaltungsgebiete wieder begonnen hat, haben wir wieder beobachten können, dass die Bundesregierung wieder einen kriegerischen Akt gegenüber den Kurden aufgenommen hat. Also es wurde immer wieder debattiert, dass man die Waffen an die Türkei stoppen möchte, aber wir haben halt täglich auch gesehen, dass diese Waffenexporte steigen. Und vor allem ist halt auch die größte Partei, die CDU, die größte, also einer der höchsten Partner für die Türkei, die immer wieder diese Beziehungen unterstützen. Und etwa 14 Internationalisten haben sich auch in der Lage gefunden, gegen diese Art von Politik auch vorzugehen, nämlich das Büro von CDU-Politikern in Chemnitz zu besetzen. Was auch erfolgreich getan wurde, dass CDU sich niemals dazu geäußert hat, dass sie das Kampf der Kurdinnen unterstützen, also zum Beispiel, dass die Kurden die Organisationen waren, die auch den Islamischen Staat ein Ende gesetzt haben. Wie es abgelaufen ist, dass die 14 Jugendliche das Büro besetzt haben und auch von einem massiven polizeilichen Maßnahmen geräumt wurden. Also auch wurde Gewalt angewendet, teilweise kamen Freundinnen auch ins Krankenhaus, mussten behandelt werden, weil die Polizei auch Pfefferspray, Schlagstocken, aber auch Fäuste genutzt hat. Und was im Nachhinein für Repression zum Beispiel dazu kam, dass der Polizei und auch der Staatsschutz ermittelt haben, um irgendwie möglich einen Anhang zu PKK oder zu irgendeiner terroristischen Organisation darzustellen. Dass zum Beispiel wegen einer CDU-Besetzung eine Akte von 500 Seiten erstellt wurde, jegliche Arten von Bilder durchgesucht wurden, Personen beobachtet wurden, teilweise auch fast zu Hausdurchsuchungen kamen. Man sieht daran, dass die Repressionswelle des deutschen Staates sich auch gegenüber den Kurdinnen massiv erhöht hat und auch in krasses Widerspruch zu sich selber steht. So. Zum Beispiel als Deniz Yücel jetzt von Istanbuler Gerichtshof verurteilt wurde, war der deutsche Staat in der Lage, dieses Urteil zu verurteilen, nämlich weil Deniz Yücel seine freie Meinung geäußert hat. Aber in demselben Fall, wenn die Kurden das tun, dann erfahren die auch Repression. So zum Beispiel, es gibt in München etwa 30 Anzeigen gegen Jugendliche, weil sie einen Artikel von Süddeutscher Zeitung mit der Abbildung von JPG-Fahnen auf ihrer Facebook- oder Instagram-Seite oder andere sozialen Medien veröffentlicht haben. Also man sieht, dass der deutsche Staat dieses Widerspruch, was er in sich trägt, sowohl einerseits für seine eigenen Interessen ausnutzt, aber es auch um möglich eine organisierte kurdische Gesellschaft zu demontieren, also zu schauen, dass die kurdische Gesellschaft auch nicht ihr Recht erhebt. So. Und das wird sie auch nach meiner Meinung auch weiterhin tun, also diese Repressionswelle wird sich nicht runterschrauben lassen, solange das PKK-Verbot auch nicht aufgehoben wird. Was denkst du, was das Interesse des deutschen Staats ist, warum er so sehr gegen kurdische Bewegungen vorgeht? Also zum einen liegt das an krasses wirtschaftliches Interesse, aber auch zum anderen, was wir zum Beispiel seit 2015 beobachten, ist das Geflüchtetenabkommen mit der Türkei, also was eigentlich komplett ein menschenrechtswidriges Abkommen ist, dass der Türkei 6 Milliarden Euro gegeben werden, damit die Geflüchteten nicht über die Grenzen kommen, aber dafür gesorgt wird, dass diese Geflüchteten auch im Mittelmeer ertrunken. Das ist eine der größten Herausforderungen, was der deutsche Staat sich nicht damit befinden wird und dass er auch weiterhin die Türkei unterstützen wird. Und andererseits liegt viel auch an die Geschichte Deutschlands. Deutschland, also wie ich Ihnen vorhin auch erzählt habe, hat jetzt letztes Jahr auch teilweise die Akten veröffentlicht, dass sie Giftgas an Saddam Hussein 88 verkauft haben, das auch gegen die Stadt Halabja am 21. März 88 eingesetzt wurde und etwa 7000 Menschen ums Leben kamen. Und diese Verantwortung wird sich Deutschland nicht stellen, also solange sie nicht kann. Allerdings muss man auch sagen, dass die Geschichte sie immer zu der Verantwortung ziehen wird. So. Also die Geschichte wird dieses Merkel-Erdogan-Faschismus in der Türkei auch verurteilen. So. Und die müssen sich auch vor der Geschichte verantworten müssen. Wir hoffen, dass sie das so schnell wie möglich erkennt, aber das sieht nicht so gut aus. Am vergangenen Wochenende, zum 19. Juli, war der Revolutionsgeburtstag, wozu es auch bundesweit verschiedene Aktionen und Demonstrationen gab. Möchtest du dazu noch was erzählen? Am 19. Juli jährt sich das Jahrestag der Revolution in Rojava, nämlich 12. Juli 2012 haben die ersten Funken der Revolution auch in Kobane erschlagen, was Anfang friedlich auch begann wurde durch Demonstrationen und auch das Assad-Regime sich kampflos aus den Gebieten zurückgezogen hat. Leipzig hat auch sich zur Aufgabe oder das Rojava-Soli-Bündnis Leipzig und auch das Assemblea Chilena sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Revolution auch hier in Leipzig zu feiern, was unter anderem auch in 30 verschiedenen Ländern gefeiert wurde. Genau, zunächst wurde auch mit einer Gedenkminute die Kundgebung begonnen und dann mit einem friedlichen Zug zur Innenstadt auch gelaufen, worauf Redebeiträge von Frauenbefreiungsideologie bis hin zu Jugendbewegung, hin zu politischer Gefangene in der Türkei, aber auch in Chile vorgelesen. Und auf der Demonstration gab es auch eine Banner mit der Abbildung von Abdullah Öcalan, sozusagen der Erfinder dieses Revolution oder der Mechanismus dieses Revolution. Und daraufhin hat die Polizei auch zwei Teilnehmer der Demonstration festgenommen, warum sie das Bild von ihnen abgehalten haben. Genau, es kam zwischen Polizisten und Demonstranten zu Ausschreitungen, was dann die Polizei auch sich nicht gescheut hat, auch Pfefferspray, Schlagstocken zu nutzen, dass auch ein Jugendlicher bewusstlos umgefallen ist. Und da sieht man halt zum Beispiel an solchen Aktionen, dass halt auch die deutsche Polizei teilweise den gleichen Mechanismen wie in der Türkei läuft, dass man zum Beispiel, obwohl es verfassungswidrig ist, den Gesicht eines Gefangenen zu verbieten, ist es für Öcalan und die PKK hat eine Ausnahmeerklärung gemacht worden. Am 3. August jährt sich der Femizid und Genozid in Schengal und es ist auch ein bundesweiter Aktionstag dazu geplant. Kannst du noch kurz erläutern, was genau dort passieren wird, vielleicht auch hier vor Ort? Genau, also zum einen werden wir uns am 3. August den Aufruf der jesidischen Frauenrat in Deutschland anschließen. Und zwar werden wir auch um 11.15 Uhr uns an die weltweite Schweigeminute anhalten. Weil 11.15 Uhr hat auch der Genozid, das Feminizid begonnen hat, nämlich dass etwa 7000 Frauen entführt wurden und zehntausende Männer enthauptet wurden. Und zum einen wollen wir am Abend auch einen Vortrag von einer jesidischen Aktivistin, die auch sehr viel mit dem Genozid in Schengal auseinandergesetzt hat, aber auch sehr viel mit den Frauen, die den Islamischen Staat entkommen sind, geredet hat und auch Bücher darüber geschrieben hat. Wir werden auch etwa ca. 18 Uhr auch dann einen Vortrag mit ihr führen, eventuell auch in der Bäckerei. Alles klar, vielen Dank. Du warst ja selber dort und bist jetzt wieder hier in der BLD. Was sind für dich so die Sachen, wo du am meisten dachtest, dass wir sie auch hier für unsere Kämpfe benutzen können oder was für dich der wichtigste Lernfaktor war, als du dort warst, über das Erfahren hinaus? Ja, man kann auf jeden Fall sehr viel lernen, wenn man dahin fährt. Ich würde auch allen empfehlen, falls sie die Möglichkeit haben, dorthin zu fahren, einfach auch, um aus so einem europäischen Kontext auszubrechen und was anderes zu sehen und auch gewisse Denkmuster auch abbauen zu können. Und auch einen Abstand zu unseren Kämpfen zu bekommen und auch die mal von der Ferne zu betrachten, weil man auch sehr viel darüber lernt. Also die kurdische Bewegung beschäftigt sich auch sehr viel mit europäischen Bewegungen oder westlichen Bewegungen, hat auch eine Meinung dazu und auch eine Kritik. Und das ist auf jeden Fall spannend, sich das anzuhören. Aber es gibt trotzdem ein solidarisches Miteinander. Genau, so vielleicht so viel dazu. Ich finde, was einer der ausschlaggebendsten Punkte ist, die man dort lernen kann, ist der Umgang mit der Gesellschaft. Also die Art und Weise, wie sich den Menschen in der Umgebung oder auch der Gesellschaft angenähert wird. Bei uns in Europa ist das schon eher sowas wie so eine Anti-Haltung. Es geht darum, dass unsere Szene sich einfach sehr viel abgrenzt, sowohl äußerlich als auch durch die Positionen, dass sehr viel auch so angeklagt wird, dass sehr viel sich abgegrenzt und angeklagt wird, dass niemand mitmacht, dass die Menschen irgendwie gar nichts interessiert. Das ist bei uns der Fall, aber dort ist es irgendwie ganz anders, dass die Gesellschaft als sowas wie die Grundlage für die gesellschaftliche Befreiung gesehen wird. Das heißt ja nicht, dass die Menschen schon alles wissen, sondern dass halt einfach die Menschen einfach ein gewisses Wissen, das es für Freiheit braucht, einfach nicht haben. Woher sollen sie es denn auch haben? Sie waren bis jetzt in allen staatlichen Institutionen, in der Schule, in der Universität oder in der Ausbildung. Das sind alles staatliche Institutionen, wo die Menschen einfach ein gewisses Wissen bekommen. Und anderes Wissen zu haben, ist auch ein Privileg. Also das kann man ja nicht einfach so bekommen. Also wenn man selber vom Dorf kommt, woher soll man denn wissen, dass eigentlich alles um einen rum scheiße ist? Und also sowas wie, dass sich halt den Menschen nicht mit so einer Arroganz genähert wird, sondern mit so einer sehr großen Offenheit, dass versucht wird, auch das Gute in den Menschen zu sehen und von den Sachen, die dann eher schlecht sind, dass das versucht wird, einfach auch im Dialog viel zu klären und die Menschen lieber für sich gewonnen werden sollen und nicht sich von denen abgegrenzt werden soll. Das fand ich einen sehr schönen Ansatz, der aber natürlich auch eine starke Bewegung als Basis braucht, die auch so ihre eigenen Prinzipien hat. Das ist auch so ein Ding, dass die kurdische Bewegung Prinzipien hat, die sie gemeinsam vertritt. Und dann ist das auch viel einfacher, mit der Gesellschaft zu arbeiten, was wir vielleicht nicht haben, weil wir sehr viele lose Bewegungen sind. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön, das zu sehen. Das andere, was man auch noch lernen kann, ist diese autonome feministische Organisation auf allen Ebenen. Macht total Sinn, weil das sehr viele Konflikte, die wir hier in unseren Bewegungen haben, vielleicht schon im Vorhinein löst und auch eine Stärke gibt und auch unsere eigene Stimme, unseren eigenen Raum. Was auch noch sehr spannend ist, ist, wenn man sich die Geschichte der kurdischen Bewegung anguckt, das können wir auf jeden Fall sehr viel von lernen. Es wird immer irgendwas gemacht. Also es gibt sowas wie ein Ziel. Das Ziel ist zum Beispiel, wir wollen jetzt die Gesellschaft auch mit einbeziehen. Und dann wird irgendeine Gruppe oder Organisation gegründet und dann merkt man so, okay, wir haben das jetzt 5 Jahre gemacht, aber eigentlich sind wir da total gegen die Wand gelaufen, haben das falsch gemacht, irgendwie interessiert es auch niemanden, was wir machen. Und dann gibt es dort zum Beispiel, was es bei uns manchmal nicht so gibt, es gibt dort sehr viel die Bereitschaft, die Gruppe oder die das aufzulösen, was man bisher gemacht hat und auch so einfach komplett so fallen zu lassen und dann einfach aber auch was Neues zu gründen, was dann dem mehr entspricht, was man eigentlich will. Also das war sehr schön zu sehen, dass die Sachen, die dann vielleicht einfach nicht dem Ziel hilfreich waren, dass die dann auch wieder aufgelöst werden und dann nicht so eine Niederlage, so oh nein, das war jetzt alles total schlecht, sondern eher so, okay, wir probieren es einfach mal neu aus. Auch wenn das jetzt total anstrengend war und dass wir gar nicht so viel damit erreicht haben, trotzdem haben wir was gelernt. Und das fand ich, also dieser Optimismus im Kampf oder auch dieser Wille oder auch diese Beständigkeit und auch die Disziplin dahinter, fand ich schon sehr beeindruckend und auch sehr schön zu sehen, weil die Menschen dort, wenn sie politisch aktiv sind oder Aktivistinnen in der Bewegung sind, die bleiben auch einfach Menschen und sie bleiben sehr offen und herzlich und auch nicht eine in sich eingeschworene Gemeinschaft, sondern die sind einfach allen Menschen offen gegenüber und ja, sehr herzlich und man fühlt sich einfach willkommen und das kann man vielleicht auch noch, können wir vielleicht auch noch davon lernen, dass sich andere Menschen, die vielleicht noch nicht so dazugehören oder einfach noch nicht alles wissen, was wir wissen, sich auch bei uns willkommen fühlen. Weitere Informationen zu Rojava und der kurdischen Bewegung findet ihr auf folgenden Seiten: anfdeutsch.com, womendefendrojava.net, riseupforrojava.org und jirikeonline.org. respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Gerade habt ihr Sacar la Voz von Anna Tijoux gehört. Jetzt hört ihr das Interview mit dem anarchistischen Aktivisten zu den Protesten in Chile. There are different groups within the protest. Can you tell us a bit more about the different goals they have? Okay, it's not so easy to say something in this direction because this start really spontaneous way. Of course, it could be some groups who were best prepared for a situation like that. Mm-hmm. But even those groups was a surprise this how developed this situation. The political parties were totally do nothing at least at the beginning. They start the right to the testing, but of course they don't cause any injury to the cops and all the infrastructure. There is no need to burn the subways and so on. but basically even the most reformist or leftist parties were not able to take any position more than okay, look what is going on, and but they were able to mobilize people. They can decide nothing. They can talk with the media because they have access to the media, but they actually didn't have any influence. Then the leftist sessions were active in many ways. For example, I know from anarchist collectives, for the people who is active in the population, many of they realized that okay, this is an opportunity to be in with the people, but we want to separate with it from this movement. Some of them create popular assemblies in the neighborhoods. Yeah, this is more or less like the action inside the movement. It was not like a different movement from the political groups. Yeah, and now, for example, there is assemblies, anarchists or who call for the anarchist people. So there are some kind of anti-repression structures like Coordinadora 18 de Octubre, who is a collective who take care of the more than 2.5 political prisoners from the revolt, financial, also like something to give food and other stuff, everything that they need, but also to try to mobilize and say, okay, remember, okay, this is our prisoners, and we need to take care of these people, and don't forget it. And then in political situation was really complex because there is this call to this new constitution, for example, and there is this tension between what is possible or what looks possible and what looks not possible. And of course, when you are not in a homogeneous political group, it's really hard to find the consensus or the way. So it's not possible to say okay, this is the movement thinks in this way or in this another way. For example, take the decision to maybe change the constitution, the government called to the political parties, and one part of the leftist political party take part of this meeting, and other part reject this agreement. There was also the biggest coordination was Mesa Social, who was a big coordination of unions, feminist organizations, different leftist organizations and so on. For example, now this is broken because some of them, they accept this agreement and the other not. Yeah, there are truly different positions. I think the first moment when the army was on the street was the easiest in the sense of we have this common enemy, this is not possible, it's truly clear for all, so that there was kind of a unity. But when this is this is over, and then we go to another step, and the political positions are not so clear, the things start to split. Can you tell us more about those assemblies, those groups, how they are organized, and since when they are active? They are like a super different. There are anarchist assemblies. Some of them could be coordinated, other not. Other could be from this anarchist could be coordinated with other assemblies, popular assemblies in the country. There will be also there was also big call to organize in different kinds of assemblies. It was territorial assemblies, Leipzig assembly or Plagwitz, Lindenau. Yeah. And there were also sectorial assemblies, workers, feminists, animal liberation, whatever. And there were at the same time there were different kind of assemblies. I know there one big coordination of assemblies, and there's some other small. But as long as I know, there is not something like a big centralized coordination or decentralized coordination now. I know that there was some attempt to make some assemblies in the neighborhoods before, but as long as I know, there were not so much successful. many of anarchist people was also not so enthusiastic of the idea of popular assemblies in the neighborhood. But for many of them, the revolt changed all the things. And I will say, yeah, with the revolt start the assemblies, the anarchists start with the assemblies. I think because the example of the revolts before in other parts of the world, and also because it's like a natural way to organize the people. Also, another popular groups, leftist, whatever, organize assemblies. So they start in reality with the revolt, I think. And with the revolt, I think also theoretical part was, there was no time for that, because it was the soldiers on the street, and then comes a lot of things happen at the same time. And even when we video conference with comrades there, and it was like a super hard to find the time because they were super busy. I think in this time is not the time to these philosophical things. And yeah, many things, like, I don't know if you, of course there was a preoccupation of being not sexist, for example. No? There was also this, but this is more like a practical thing. It's not like, hey, we want to discuss if someone don't use the right terms in an assembly, it's not a big issue. You know, no one want to stop the assembly to, okay, we need to talk about this topic. And also the needs from the people. As I said, the people need to eat, and so before, and especially now, the comrades and other different leftists organize les comunes, like a focus, and you cook for the people who don't have money or time, also because when the people were fighting, they don't have time to work, so they don't have money. So there were like a really big needs, take care of the kids, stuff like that. There were a lot of self-organized health collective, mm-hmm. who take care of all the injured, yeah. people. This was really important. We talked with some comrades who are in Chile, and some of them, they changed part of these ideas of how we, okay, they, some of them, they say, like, okay, at the beginning they said, no, it's not possible to work with the other people because the other, I don't know, they are sexist, they are racist, they are, and they are, you know they have this idea. But in this period, as also these people, like, their mind is open, well, and they are able to receive these ideas of anti-racism, anti-sexism. They were like super happy, like people reading anarchist newspapers or stuff like that. And I think they changed their relationship with the other, like they broke like this idea of the other, and they believe this of it's this idea of, yeah, we are part of this people. That's like this idea of this solo el pueblo ayuda al pueblo. Not for all, of course. There is still people in the left and the anarchists who are not so secure of being part of this movement, but I think for mostly of them, they start to believe it is possible to make a change, but the change could be only possible with the people. Can you tell us more about Germany's involvement? Yeah, as I said, this help from the police from Berlin, and also there's a lot of contact with the army in Chile, between Germany, and because in Chile they buy Panzer to Germany and stuff like that. So there's a big relationship. Also we can talk also before, during the dictatorship, there was also a lot of connection, yeah, and even before. Yeah, I think there is still this connection, and could be also possible to the government of Germany wish to put some pressure against Chile would be really effective, because Chile is also part of, for example, of the OCDE, some economic structure who is part Europe and of Chile. And you know, so Chile has like a super, also always like Germany is like a light in the mm-hmm. the world. So it's, I think it's, Angela Merkel says something really like, okay, you need to take care of this, or we will think about our relationship, they're gonna make something. But what effect had Corona on the protests? Yeah, they had a big effect. True, when the corona officially started, the protests were a little bit lower because it was the summer in Chile. In Chile, everything is paralyzed from end of September to March, and so that there was like everything was much lower, and then the start corona thing, and so everything was super stopped. Until now, since like 3-4 weeks, start some riots. Before that, there were also some riots, but like was like a super isolated. And now start bigger and bigger riots. Some of them really big in the some neighborhoods, like a classical fighters neighborhoods. And this start because there is a lot of needs now, because in Chile there's a lot of working conditions are really bad. There, as I said, there is no social system, so the people, they are not allowed to work. They don't get any money or really few. There is a lot of non-official work, but now there is total lockdown in some part of the country, so the people then is not allowed to go to the street to sell stuff and so on. So basically, these people don't have nothing. So they start a lot of focus, comunes, to give some food to the people. Also, schools are closed, and one of the most important things who receive the kids from the school is the lunch. And if the school are closed, they don't have this lunch. So this is really hard. Basically, there is all this need to start the riot again. Also, some super erratic politics, because it's like looks like the government don't have any plan, and nonsense. It's like for the good and for the bad, but they take one decision and the contrary at the same time. So the people are like really pissed off. Yeah, and also this economical thing is really hard, and probably for Chile will be really hard in the economical way. All that means this corona situation. So I think it's possible that all the situation will be or became harder than before. But we need to wait until to say something, because it's in autumn, in theory, there is this referendum, but it's not so clear what's going to happen, because also the corona. Some people said, okay, the government don't want to make this referendum, so they going to use this corona situation. There is too much non-clear questions. So now there were, the last week, there were a lot of riots, because there is a new law in the parliament. They try to parties side this parliament. They want to allow the people, they take part of retirement money. In Chile, when you work, you part of your money go to the private company, and this company take your money and save it until when you can work anymore. But they can play with this money in the bourse, and if they lose, you lose too. Yeah. And you can take this money until you have 65 or 17 years. Now with this law, they want to allow the people take 10% of this money now for this situation. And it's like a really hard, because the government don't want to this, and the people want it. And yeah, the people start to go out to the street to force they approve this new law. How can people in Germany support the protests? Yeah, in many places there is created also an assembly of Chilean people and solidarity. Yeah, in Leipzig the works one of this. Usually they are connected with the people in Chile. For example, here in Leipzig there was action to inform the people about what is going on. But now, for example, there is a big action to collect money to send different Ollas Comunes, they focus. Mm-hmm. We send money for 3 or 4 of these Ollas Comunes. They can. Before was also collected money for protections for the first line. The first line is was part of the people who was fighting against and so on. Giving money, for example, for this kind of things. There is some activities during the next month to collect money. Also, there is a call to boycott the Chilean products, not buy, for example, avocados, Chilean wine, or so on. Be creative and solidarity. Express your solidarity with the revolt in Chile. Here in Leipzig, there were collect money. There were some demos on a critical mass in support Chile. There was a big union with the Rojava Solidarity people to make this solidarity expression bigger. Yeah, there's different things happen. There's a lot of are announced by different medias. Yeah, so we'll see what's happening. The situation is really complex and really hard to understand how much advance in one sense is all the political ideas are there. Maybe it's a good example to have some elections. For example, when the people, the political here want to say, okay, we need to pay for the college, for example, and then you can see what happened in Chile, what kind of things start to happen, what is the future, you know, you can see what happened with this kind of ideas. Yeah, and I think it's a good idea to try to solidarize with solidarity with the revolt in Chile, and of course always being critical, but it's nice what is happening there, and I'm really expected what's going on in the time. Yeah, thanks for the... Yeah, thank you very much for answering all those questions. Weitere Infos findet ihr auf der Facebook-Seite Chile in Flammen. Das war's mit unserer heutigen Sendung. Wir hören uns wieder hier auf Radio Blau am 30. August um 14 Uhr mit einer Fortsetzung zu Chile und Rojava. Bis dahin und passt aufeinander auf. Nach unserem Jingle hört ihr noch zum Ausklang Kuma Serdesh Dekal, Rojava Ushengal. Wir sind das Anti-Repressionsradio Leipzig. Wir informieren euch über Repression und die Kämpfe dagegen, vor allem in Leipzig und Sachsen, mit Erfahrungsberichten, Interviews, Analysen und Aufrufen. Zwischendurch gibt's kämpferische Musik, mal Punk, mal Rap, mal klassische Arbeiterlieder. Nachhören könnt ihr die Sendung auf freieradios.net und weitere Infos gibt's auf unserem Blog antirepressionsradio.noblogs.org. شنگال سری ندانی جنگوری تو جیانی روژاوا تو جیانی جنگوری تو جیانی روژاوا تو جیانی سرکفتنه تم سوزامه خبر